1991. Stirbt der Bauer, stirbt das Land. 10.000 Bauern demonstrieren gegen GATT, das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen. Durch die Globalisierung der Märkte würden die internationalen Agrarkonzerne die kleinen und mittleren Bauern ruinieren.